Tugend. Du allein sollst meine Leiterin beständig sein. Wo du befiehlst, da geh ich hin. Das will ich mir zur Richtschnur wählen. Und ich will mich mit dir so fest und so genau vermählen, dass ohne dir und mir mein Wesen niemand soll erkennen.